Die Delegation des Kommunistischen Jugendverbandes Ho Chi Minh Vietnams unter der Leitung vom ständigen Sekretär des Zentralvorstandes des Verbandes Vinh Mai Zung besuchte am 20. November den Sonnenpalast Gumsusan und erwiesen den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre Hochachtung.